Das ist Preußens Gloria. Ausgeführt vom Spielmannszug eines königlich-preußischen Gardegrenadierregiments. Berlin um die Jahrhundertwende. Links 2, 3, 4, links 2, 3, 4, der Takt der wilhelminischen Epoche. Wie die Leute mitlaufen, wie die Mädchen an die Fenster rennen, ja, das ist eine schmissige Musik und eine schmissige Zeit. Alles strebt in die Höhe, nicht nur die gewichsten Schnurrbärte und die blitzblanken Helmspitzen, noch mehr die Fabrikkamine, die Miethäuser, die Freiballone, noch mehr die Industrieaktien, das Volksvermögen, die Bürokratie, das Militärbudget, der Nationalismus. Kurzum, im Sonnenschein allgemeinen Wohlstandes und technischen Fortschritts blüht der deutsche Ordnungsstaat. Der Kaiser hält flammende Tischreden. Bitte ich Sie, mit mir in den Hof einzustimmen. Unser deutsches Vaterland. Das Militär marschiert und exerziert. Recht weg! Die Beamten führen ihre Akten. Gib mir die Akte Krause. Der Polizist in der Pickelhaube steht mit Säbel und Bleistift an der Ecke und die Untertanen dürfen sich ihres guten Lebens freuen. Die Untertanen. Denn der Mensch fängt im Jahre 1900 erst beim Leutnant an. Ganz im Ernst, das Idol der Gesellschaft ist der Offizier, das heißt seine Uniform. Sie ist der Inbegriff von Rang und Autorität. Ein Ehrenkleid und ein Märchenkleid, das alle Wege ebnet und alle Türen öffnet. Wollen Sie dieses Märchen hören, eines der köstlichsten Märchen der langen deutschen Geschichte? Dann betreten Sie mit mir den bekannten Uniformladen von Adolf Formser in Potsdam bei Berlin, wo eben der Zuschneider Wapschke dem Herrn Hauptmann von Schlettow die neue Uniform anprobiert. Nee, Wapschke, mit der Uniform da stimmt was nicht. Da ist was nicht in Ordnung. Das habe ich im Gefühl. Aber Herr Hauptmann, das ist ja kein Gefühl. Das ist nur die Neuheit. Das sitzt nur alles wie die eigene Haut. Sagen Sie. Hier, da, sehen Sie sich mal die Gesäßknöpfe an. Die sitzen bestimmt nicht vorschriftsmäßig. Aber Herr Hauptmann, wie angewachsen. Man könnte meinen, Sie wären mit Gesäßknöpfen auf der Welt gekommen. 6,5 Zentimeter Abstand. 6,5 Zentimeter ist Vorschrift. Das sind mindestens 8. Herr Hauptmann, widersprechen Sie nicht. Die Gesäßknöpfe werden geändert, Wapschke. Ach, dann müssen wir nun die ganze Schoßfalte wieder auftrennen. Und dann stimmt doch wieder eine Taille nicht. Sehen Sie, Wapschke, bei Ihnen merkt man, dass Sie nicht gedient haben. Als Schneider, naja, da sind Sie vielleicht tipptopp, aber als Mensch, da fehlt Ihnen der Schliff, der Benehmen, die ganze bessere Haltung. Na, Herr Hauptmann, ich kann ja auch die Knochen zusammenreißen und den Kinn auf die Krawatte drücken. Hören Sie auf, Wapschke, hören Sie auf. Nicht. Ja, was ist wieder los? Was los? Also, Wapschke, lassen Sie die Possen, ja? Guten Tag, Herr von Schlettow. Guten Tag, Herr Wormser. Famos sehen Sie aus. Ach, Herr Wormser. Na ja, dann zeigen Sie mal her. Nun lassen Sie sich mal bewundern. Ja, ich weiß nicht, Herr Wormser. Mit der Uniform, da ist was nicht richtig. Na nu. Ja, ich habe so ein komisches Gefühl im Genick. Ja, und die Gesäßknöpfe, die sitzen auch nicht vorschriftsmäßig. Ach, das wollen wir gleich haben. Ja. Also, Wapschi, geben Sie das Zentimetermaß. Ja, Wormser. Ja. Naja, also wenn man es genau nimmt, Herr Hauptmann, haben Sie recht. Sehen Sie? Die Knöpfe sitzen um 0,5 Zentimeter zu weit. Das habe ich im Gefühl. Lachen Sie nicht, Wapschke. Sie denken, das ist eine Kleinigkeit. Ist auch eine Kleinigkeit. Aber an den Kleinigkeiten, daran erkennt man den Soldaten. Darauf ist alles aufgebaut. Da steckt ein tieferer Sinn drin, verstehen Sie? Genau dieselbe Sache wie mit dem Stechschritt. Das muss man bloß kapieren, muss man das. Verstehen Sie? Meine Rede, Hauptmann, meine Rede. Der alte Fritz, der kategorische Imperativ und unser Exerzierreglement. Das macht uns keiner nach. Das sind die Klassiker. Damit haben wir es geschafft in der Welt. Ja, aber Herr Wormser, das ist nämlich so, dass wir müssen die ganze Schoßfalte auftrennen, an der die Gesäßknäppen angesetzt sind. Und dann stimmt doch wieder eine Taille nicht. Ja. Also Hauptmann, ich meine, wegen der paar Millimeter werden sich den schönen Stoff doch nicht verschnipseln lassen. So? Ja, und wenn ich nur unter den Linden Majestät begegne und Majestät zieht Zollstöckchen aus der Tasche und misst mir Gesäßknäppe nach? Na, und was dann? Den fragt er natürlich, von wem haben Sie den Rock, sagen Sie? Von Adolf Wormser. Was wird er rufen von meinem lieben Wormser? Bei dem lasse ich ja selbst arbeiten. Also dann sind die Knöpfe richtig und mein Zollstock ist falsch. Tadellos, tadellos, Wormser. Einfach gottvoll, von meinem lieben Wormser. Gottvoll. Aber die Gesäßknöpfe, die lassen Sie doch lieber versetzen. Ja, ja, erledigt, Herr von Schlitter, erledigt. Wenn Sie es wünschen, wird das selbstverständlich gemacht. Wapschke, Wapschke, kommen Sie, helfen Sie Herrn Hauptmann in seinen Rock. Bitte, Herr Hauptmann, am Montag haben Sie eine neue Uniform mit vorschriftsmäßigen Gesäßknöpfen. Sind Sie nur zufrieden? Danke, Herr Wormser. Wenn ich mir eine neue Montur bauen lasse, wissen Sie, da muss alles tadellos in Form sein. Da habe ich meine Freude dran, verstehen Sie? Die Knöpfe werden auf den Millimeter richtig sitzen. Da können Sie sich drauf verlassen. Herr von Schlettow wird nicht in die Verlegenheit kommen, durch eine unvorschriftsmäßige Uniform irgendwo Ärgernis zu erregen. Tja, ja, man misst genau im Deutschen Kaiserreich. Trotzdem gibt es in diesem so ordentlichen und geordneten Staatswesen Dinge, bei denen es nicht um einen halben Zentimeter, sondern meilenweit fehlt, ohne dass irgendjemand zum Zollstöckchen greift, geschweige denn seine Majestät. Sie meinen vielleicht, man will diese Dinge nicht sehen. Oh nein, man sieht sie nicht. Man sieht nur das, was vorgesehen ist. Überzeugen Sie sich bitte selbst davon im dritten Polizeirevier in Potsdam, wo unser Märchen weitergeht. Schluss. Pardon, Herr Wachmeister. Ich wollte mir nur mal erkundigen. Erstens ist von 12 bis 2 geschlossen. Zweitens bin ich kein Wachmeister, sondern Oberwachmeister. Das erkennt man an den Knöpfen und am Portepee. Na, dann verzeihen Sie mal, Herr Kommissär. Ich warte nur schon seit 11:30. Drittens treten Sie mal einen halben Schritt zurück. In Ihrem Amtsraum hat ein unbefugter Abstand zur diensttuenden Behörde zu wahren. Pardon, Herr Oberwachmeister, ich wollte mir nur mal höflichst erkundigt haben, wie das mit meiner nachgesuchten Aufenthaltserlaubnis bestellt ist. Ich bin... Sie heißen? Vogt. Wilhelm. Aha. Personalakten U bis Z. Mal sehen. Alter? 46 Jahre. Beruf? Schuster. Wohnhaft? Ja, nirgends. Na, wieso? Sie müssen doch einen Wohnort angeben können. Wo sind Sie denn gemeldet? Och, ja, nirgends. Ich stehe unter Polizeiaufsicht und deshalb bin ich ja hier, weil ich mir hier anmelden möchte und dafür brauche ich zunächst mal die Aufenthaltserlaubnis. Wo waren Sie denn zuletzt gemeldet? Wieder ja, nirgends. Ich komme geradeswegs aus der Strafanstalt Plötzensee. So, vorbestraft. Sie sind ja ein ganz schwerer Junge. Was wollen Sie denn hier in Potsdam? Arbeiten will ich. Das kann jeder sagen. Warum haben Sie denn früher nicht gearbeitet? 15 Jahre Zuchthaus wegen Posturkundenfälschung. Steht hier in Akten. Das ist lange vorbei, Herr Kommissar. So was ist nie vorbei, merken Sie sich das. Was in Ihren Personalakten steht, ist Ihnen so festgewachsen, wie die Nase mir sicht. Und nach Verbüßung Ihrer Strafe sind Sie ins Ausland gegangen? Jawohl, nach Bremen. Und dann nach Bukarest. Und warum sind Sie zurückgekommen? Weil ich... Ich habe mir eben nur sehr zu Hause gesehnt. Haben Sie denn in Deutschland noch Familie? Nee. Ja, das heißt, ich habe eine Schwester, die ist verheiratet, aber da traue ich mir ja nicht rauf mit all meinen Vorstrafen auf dem Puckel. Und zuletzt haben Sie nur wieder eine Freiheitsstrafe zu verbüßen. 15 Monate Gefängnis wegen Melde- und Passvergehen, Irreführung der Behörden und versuchter Urkundenfälschung. Ja, da wollte ich mir nur die Nase aus Gesicht reißen. Als Wilhelm Vogt habe ich nämlich nichts zu gewinnen in der Lotterie. Nur habe ich mir gedacht, Schluss mit dem Wilhelm Vogt, fängst du als Friedrich Müller von vorne an. Aber es hat nicht gegangen. Sie sehen ja, was dabei rausgekommen ist. Jawohl, das kann ich wohl flüstern. Aber deshalb brauche ich ja nur jetzt meine Aufenthaltserlaubnis. Ohne der bin ich ja aufgeschmissen. Ich möchte mir hier in die Schuhfabriken vor Militärstiefel betätigen. Das ist nämlich meine Spezialität. Haben Sie sich denn schon nach Arbeit umgesehen? Und das mache ich den ganzen Tag, seit ich raus bin. Die Gefängnisleitung hat mir ja eine Empfehlung mitgegeben. Aber überall wollen Sie Meldepapiere also sehen. Also kommen Sie mal wieder, wenn Sie Arbeit haben. Ja, ich kriege ja keine Arbeit ohne die Anmeldung. Ich muss ja nur erst mal die Aufenthaltserlaubnis haben. Jetzt schlagen Sie sich nur mal aus dem Kopf. Einem stellungslosen Zuchtäußler können wir keine Aufenthaltserlaubnis geben. Ach, hier denken Sie ja nicht mehr dran zu arbeiten und treiben sich hier rum. Ich muss doch arbeiten. Von was soll ich denn leben? Das ist Ihre Sache. Sehen Sie zu, dass Sie ein ordentlicher Mensch wären. Nee, also das ist ein Karussell. Das ist eine Kaffeemühle. Wenn ich nicht gemeldet bin, dann kriege ich keine Arbeit. Und wenn ich keine Arbeit habe, dann darf ich mir nicht melden. Ja, also, dann will ich wieder raus. Dann geben Sie mir einen Pass. Dafür sind wir hier nicht zuständig. Also, wenn ich keine Meldung kriege, dann will ich wenigstens einen Pass haben, dass ich raus kann. Na, nur regen Sie sich mal nicht auf hier. Ihr Gesuch um Aufenthaltserlaubnis gebe ich weiter. Aber befürworten kann ich's nicht. Dafür ist Ihr Vorleben zu fragwürdig. Ja, wir haben hier noch unsichere Elemente in der Stadt. Schluss jetzt. Also, dann möchte ich Ihnen vorschlagen, dass Sie mir gleich express wieder in die Plätze zurücktransportieren lassen. Raus! Jetzt wird er auch noch frech, was? Scheren Sie sich raus! Nein, nur nicht. Ich gehe ja schon. Ihr sehende Mahlzeit. Da geht er nun, der arbeitslose, vorbestrafte Schuster Wilhelm Vogt, durch das mittagsstille Potsdam. Und Potsdam wundert sich. Potsdam zieht die Augenbrauen hoch im Anblick dieses Mannes, der ohne Kragen, eine alte Pappschachtel unter dem Arm, langsam durch die Straßen tippelt. Aber auch Vogt wundert sich. Während er eine angerauchte Zigarre aus der Tasche holt und sie anzündet, wundert er sich über die Schlange der Bürokratie, welche sich in den Schwanz beißt. Vielleicht wundern auch Sie sich. Vielleicht möchten Sie ein Zollstöckchen nehmen und die Vernunft nachmessen oder gar die Menschlichkeit. Vielleicht meinen Sie, da müsste man nicht nur Knöpfe versetzen, sondern Beamte. Geduld, Geduld. Dieser Vogt ist ein wunderlicher Mensch. Er hat keinen Kragen um den Hals, aber Ideen im Kopf. Und Zeit hat er auch, eine ganze Menge Zeit. Also tippelt er nach dem schönen kaiserlichen Berlin, schaut dies an und jenes, schläft in den Anlagen, schläft in der Herberge und landet schließlich in einem zweifelhaften Café in der Friedrichstraße bei Kalle, seinem noch zweifelhafteren Bekannten aus der Gefängniszeit. Du hast noch heute Nacht gepennt. Bei dem Bahnhof Wannsee und dann auf eine Bank im Grien. Ich hab im Bett gelegen, piekfein. Na, wie hast du denn das geschafft, Kalle? Ich hab ne Visite gemacht bei unseren Anstaltsgeistlichen von Moabit. Der hat mir gleich ne Suppe gegeben und in seinen Sohn sein Bett hat er mir gelegt. Und der musste auf den Kanapee pinnen. Du, da kommt der Ober. Wenn Sie herumsitzen, müssen Sie auch was verzehren. Ach, Sie Schlauer. Ja, ganz genau deswegen sitzen wir nämlich hier. Zwei Cognac. Nee, vor mir nicht. Ich möchte einen heißen Kaffee. Zwei Cognac, nee. Wilhelm, du bist ingeladen. Von der Tasse heißen Kaffee kannst du selbst blechen. Zwei Cognac, ein Kaffee, die Herren. Du, Wilhelm, heute Abend, wa? Da jemand Kaffee Dallas. Da werden wir schon einen Boss finden, der Kesse Jungs braucht. Und wenn's von der Schmiere ist? Nee, mach ich nicht. Hab ich genug von. Ich geh bei die Industrie. Wo sitzt denn da? Na, arbeiten. Bin doch ein Gelernter. Auf die haben sie gerade gewartet. Nee, du, da hab ich ja kein Verständnis vor. Ich will ein Ding drehen, du. So ein Ding. Und den hab ich vor ein paar Jährchen ausgesorgt. Das wird nicht, Kalle. Wenn's du ein Ding drehen willst, ich meine ein richtig großes Ding, dafür musst du den Kopf haben und den hast du nicht. Nee, du, das musst du ganz genau wissen, verstehst du? Ich wüsste schon. Ach, du wirst auch nicht. Bitte sehr, die Herren. Nee, ich probier's noch mal in so eine neue Schuhfabrik. Was? Na, dann Prost. Mensch, Wilhelm, dir steckt was in der Nase. Das sieht dir doch an. Das lange Popel hat ja keinen Zweck. Ich werde dich halten, das weißt du. Wenn's dir mitmachst, Kalle, dann wäre das ein Masseltop. Alleine komm ich nicht rin. Wo denn? In Potsdam, im Polizeirevier. Da hat das Fenster keine Gitter. Man müsste erst über die Mauer, aber das geht zu zweit. Und dann brauchst du nur die Scheibe einzudrücken. Die Aktenschränke, die haben da gewöhnliche Schlösser, die knackst du mit einem gebogenen Zimmernagel. Na, was willst du denn in Potsdam auf dem Polizeirevier? Da ist doch nichts zu holen. Na Mensch, Kalle, da haben sie doch mein ganzes Vorleben in den Personalakten. Da brauche ich nur aufzuschlagen und der V. Na und? Na und, die Gerichtsurteile und die Zuchthausentlassung und den ganzen Polizeibericht. Da brauche ich nur in den Ofen zu stecken, dann ist es weg. Ist da auch Kasse drin? Ja, gewiss doch, Mensch, da wird auch Kasse sein. In Potsdam, so ein reiches Nest. Die kann sich ganz alleine behalten, die Kasse. Man könnte ja mal rinkieken. Naja, wenn da Kasse ist, dann kann ja nicht viel passieren bei, ne? Kalle, Mensch, dann hätte ich einen Pass. Und den fange ich ganz von vorne an. Da Vogt weder in Berlin noch sonst wo die Erlaubnis zu wohnen und die Erlaubnis zu arbeiten erhält, beschließt er, sich mit Kalles Hilfe den verweigerten Pass zu holen. Dieser Entschluss zeugt, wenn man ihn unbefangen betrachtet, von Logik und von Rechtsempfinden. Trotzdem, er bringt ihm nicht den Pass ein, sondern 10 Jahre Gefängnis. 10 Jahre sind eine lange Zeit, eine Zeit zumindest, in der sich vieles ändern kann. Aber weder ändert sich von 1901 bis 1911 das Deutsche Kaiserreich, noch in der Strafanstalt Sonnenburg der Schuster Wilhelm Vogt. Nur mit dem Unterschied, dass Vogt einiges dazulernt. Genug für heute. Gesangbücher einsammeln. Anstelle einer Predigt werde ich heute zur Feier des 40. Jahrestages unseres großen Sieges bei Sedan eine Stunde vaterländischen Unterricht abhalten. Wer war das? Nun, ich will annehmen, dass es ein laut aufrichtiger Freude war. Wie ihr wisst, schreiben wir heute den 2. September. Ach, da fällt mir übrigens ein, morgen am 3. findet doch eine Entlassung statt. Wer ist das gleich? Das bin ich, Herr Direktor. Ach, Sie sind das, Vogt. Wie lange waren Sie jetzt bei uns? 10 Jahre, Herr Direktor. Weswegen sind Sie eigentlich hergekommen? Wegen Einbruch ins Potsdamer Polizeirevier. Ich wollte mir doch da einen Pass finden. Ja, richtig. Nun, lieber Freund, Sie haben sich durch eine untadelige Führung und durch Ihre Arbeitsamkeit die Schätzung Ihrer Vorgesetzten erworben. Hoffen wir nun, dass es auch... Naja, aber darüber wollen wir uns morgen noch unterhalten. Setzen Sie sich. Kommen wir auf den historischen Anlass unserer heutigen Feier zurück. Vielen von euch war es leider durch frühe Schicksalsschläge versagt, Schulter an Schulter mit fröhlichen Kameraden im Wehrverband zu leben. Was euch dadurch an hohen Werten verloren gegangen ist, habe ich mich bemüht, euch hier zu ersetzen. Manch einer, der vor Antritt des Strafvollzugs noch keinen Unteroffizier von einem General unterscheiden konnte, verlässt diese Anstalt als ein zwar ungedienter, aber mit dem Wesen und der Disziplin unserer deutschen Armee hinlänglich vertrauten Mann. Wie ihr wisst, war es mir persönlich vergönnt, an der Erstürmung der außerordentlich wichtigen Höhe 101 teilzunehmen. General der Infanterie von der Tann stand mit nur 3 kriegsstarken Divisionen einer Übermacht von 4 feindlichen Armeekorps gegenüber. Unterstützt wurde unsere Aktion durch die 1. Bayerische Kavalleriedivision unter Generalleutnant Fürst Donnersmarck. Über Stärke und Einteilung der verschiedenen Truppenverbände seid ihr euch hoffentlich noch im Klaren. Aus wie viel Kompanien besteht ein kriegsstarkes Infanterieregiment? Putritzki! Ist er sich verschieden, Herr Direktor? Ach, Unsinn! Ach, Sie lernen's nie. Setzen Sie sich! Vogt, was versteht man unter einer Kavalleriedivision? Eine Kavalleriedivision ist eine selbstständige Formation, welche direkt der Armee unterstellt ist und über deren Einsatz das Armeeoberkommando je nach Lage verfügt. Sie besteht aus... Bravo, Vogt, sehr gut. Na, Sie haben hier was gelernt und das wird Ihnen im späteren Leben einmal von Nutzen sein. Treten Sie heraus. Sie übernehmen heute die Führung der Sturmregimenter. Es ist ja das letzte Mal, dass Sie an unserer Übung teilnehmen. Na los! Das Ganze! Stürchen! Abzählen! Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, achtzehn, dreißig, Artillerie, Infanterie. Der Rest Genietruppen, Trink und Sanität. Ausgezeichnet, Herr Vogt. Und nun teilen Sie 6 Mann ein. 2 von jeder Haupttruppengattung. Los, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Also hier herauf aufs Podium, damit alle sehen können. Bulke, Sie markieren die bayerische Kavalleriedivision. Jawohl, Herr Direktor. Vogt, mir nach vorne, nach vorne. So, die beiden Männer hinter Ihnen stellen das 2. und das 3. westpreußische Grenadierregiment dar. Nein, nein, nein, nein, mehr rüber. Hier ist eine Bodenfalte und rechts davon ein Sumpf. Die Artillerie unterhalb des Podiums in Deckung gehen. So, so, schreck. Ducken, ducken, ducken. Also da, wo ich stehe, ist die Hauptmacht des Feindes zu denken. Und dieser Stuhl markiert die Höhe 101. Es ist 11 Uhr vormittags. Geradeaus im Gelände erkennen wir eine Windmühle. Dahinter steigt ein weißes Wölkchen auf. Was bedeutet das, Bulke? Schlecht Wetter, Herr Direktor. Aber Bulke, von Ihnen hätte ich eine andere Antwort erwartet. Es handelt sich natürlich um das Mündungsfeuer feindlicher Artillerie. Während nun die Kavallerie im leichten Trab in Richtung auf die Windmühle zuvorrückt. Na los, los, los! Nein, nein, Bulke, mehr hierüber. Sie kommen ja mit Ihrem rechten Flügel ins Sumpfgelände. Was tun Sie denn da, Vogt? Ich halte mir bereit und lasse auf alle Fälle mal ein Regiment ausschwärmen. Das Kommando gebe ich durch meinen Stabstrompeter. Bravo, Vogner. Sie erfassen die militärische Lage, als wären Sie dabei gewesen. Wo haben Sie das nur her? Das hat ein Fresse im Blut, Herr Rektor. In Gruppenrechnung! Marsch! Gelade! Aus! Politik, marsch! Nanu, was ist denn? Wo lassen Sie denn den Mann hinmarschieren? Das ist das 2. Regiment, Herr Rektor. Das ist jetzt in Reserve. Da lasse ich es inzwischen an die Feldküche marschieren. Wenn die ihre Suppe drin haben, dann sind die nachher frisch. Ja, hervorragend, Vogt. Beispiel geben. Das ist diejenige denkende Selbstständigkeit des Unterführers, die im Ernstfall benötigt wird. Ach, ein Jammer, dass es zu spät ist, Vogt. Sie sind der geborene Soldat. Ja. Aber jetzt setzt sich die Kavallerie in Galopp und geht zur Attacke über. Halt! Marsch! Der Direktor der Strafanstalt Sonnenburg ist überzeugt, dass sich sein Lieblingssträfling Wilhelm Vogt gebessert hat. Diese mustergültige Führung, dieser Eifer beim Unterricht. Aber Vogt selbst hält sich weder für gebessert noch für besserungsbedürftig. Hat er vielleicht etwas Schlechtes gewollt? Nur einen Pass. Und der Pass war sein Recht. Was aber die militärischen Kenntnisse angeht, so ist der Gefängnisdirektor schon näher bei der Wahrheit. Doch lassen wir das jetzt. Wieder geht Wilhelm Vogt mit der Pappschachtel unter dem Arm durch die Straßen. Nur um ein Jahrzehnt älter, um ein Jahrzehnt müder. Er sucht seine Schwester auf, die in Berlin-Reinickendorf wohnt, im 3. Stock auf den Hinterhof hinaus, wo die Katzen um die Mülltonnen streichen, und wo die Leierkastenmusik erklingt. Na Wille, nur fühl dir mal ein bisschen zu Hause bei deiner Schwester. Viel können wir dir ja nicht bieten, aber musst halt vorlieb nehmen mit dem, wie es ist. Danke, Mariechen. Der Kaffee schmeckt schön. Hast auch Zucker genommen? Nimm nur ordentlich Zucker. Sind ja nicht viele Bohnen drin, aber ist ja nur eins recht schwer. Mariechen, nicht, dass du meinst, ich möchte euch zur Last fallen, nicht? Ich wollte dir ja nur mal guten Tag sagen. Ja, ich werde nun mal wieder gehen. Ausgeschlossen, Wille. Ach, na, da wird mir mein Mann schön ausschimpfen, wenn er meinen einzigen Bruder nicht mal kennenlernt. Ja, da wird er nur wenig Freude von haben, glaubst du nicht? Wille, sag sowas nicht. Der Mann ist die Güte selbst, du. Der kann keine Fliege nicht in Spinnweb zappeln sehen. Gewiss, auf sein Magistrat, wo er in Amt ist, da kann er auch mal energisch werden. Aber außer in Amt, da hat er das Herz auf den richtigen Fleck. Nun muss er übrigens gleich kommen. Sie haben heute schon um 17:30 Schluss. Das heißt, die, was Reservisten oder Landwehr sind und morgen zum Kaisermanöver auf Übung in der Kaserne müssen. Ist das eine freiwillige Übung? Natürlich. Wenn der nicht manchmal eine Übung hätte, ich glaube, dann wäre der Mann verkümmert. Das ist für den das Einzige, Soldat sein und den Kaisersrock tragen. Aber diesmal ist es was Besonderes mit seiner Landwehrübung. Er soll nämlich Vize werden. Oh. Aber du, sag ja nicht, dass ich dir's gesagt habe. Er macht ein Geheimnis mit. Da ist er wie ein kleines Kind. Da will er mal überraschen mit. Pass mal auf, hier in den Schrank. Hat dann Portepee. Siehste? Einen Säbel hat er sich schon gekauft. Den darf er nämlich selbst stellen, wenn er befördert wird. Und da, jetzt ruft sie wieder. Ja, ja, ich komm schon. Das ist nämlich unsere Untermiete. Ein sehr ordentliches Mädchen. Noch keine 16 Jahre alt. Aber jetzt hat sie es auf der Brust. Sie liegt schon den dritten Monat. Und zahlen kann sie auch nicht mehr. Ja, ja, jetzt komm ich ja. Sie möchte doch nie allein bleiben. Dann kriegt sie gleich immer mit der Angst. Ein Augenblick mal, Wille. Sechse. Nee, sowas. Das ist ja die olle Uhr von zu Hause. Hallo? Guten Tag, Herr Ruprecht. Ich bin nämlich Ihr Schwager, der Wilhelm Vogt. Ach so. Ja. Ja, guten Tag, das freut mich. Das ist recht von dir, dass du mal herkommst. Wo ist Marie? Das kranke Mädchen hat gerufen und da ist er mal hinter. Aha. Bist du schon lange hier? Nee, nee, seit einer halben Stunde. Ich wollte auch gleich wieder gehen. Nö, nö, du, also das gibt's nicht. Du bleibst über den Abend, wir müssen es doch mal kennenlernen. Ich möchte aber nicht stören. Unsinn. Du bist der Bruder von meiner Frau. Da gehörst auch zu mir. Hier bist du willkommen. Das ist ein Wort. Ich danke dir. Wie geht's dir denn jetzt, Willem? Na, es geht. Ich war ja nur 10 Jahre aus der Welt, weißt du? Da wirst du nur, wenn ich mal prophezeien darf, ganz von vorne anfangen, nicht? Es wird schon werden. Wenn sie mir mal lassen. Arbeit wirst du schon finden. Ich meine die Behörden. Wie ein Aufenthalt. Oh, das ist alles halb so wild. Was gewesen ist, ist gewesen. Jetzt stell dir mal auf die Hinterbeine und halt den Kopf oben. Das mach ich, Friedrich, verlass dir drauf. Vor 10 Jahren, da wollte ich noch raus und über die Berge, aber jetzt, da, ach Mensch, da wirst du todmüde von, weißt du? Ah, ich sage, das wird schon werden. Da, ach, komm mal her. Willem, ich will dir mal hier im Schrank was zeigen. Ich werde nämlich, wenn es klappt, diesmal zum Vizefeldwebel befördert. Oh. Ja, das weiß Mariechen aber nicht, da will ich sie überraschen mit. Aha. Da ist sie nämlich wie ein Kind in so Sachen. Da habe ich mir schon meinen Portepee-Säbel gekauft, den darf man sich selbst stellen. Da, guck. Oh. Damit komme ich dann heim und mit den Knöpfen und Kokarden. Und wenn es denn mal losgeht, dann kannst du ja als Offizier-Stellvertreter einrücken. Oh, dann kannst du ja auch Feldwebel-Leutnant werden. Nanu, du kennst dich ja mächtig aus in der Rangordnung. Oh, ich habe ja immer sehr viel interessiert. Ja, ja. Das ist auch das Beste im Leben, des Kaisers Rock. So, jetzt wollen wir mal raschen Begrüßungsschluck nehmen, was? Du, hör mal, Friedrich, ja? Da hätte ich eine Frage. Du bist doch da auf dem Magistrat. Mhm. Ja, es ist nur wegen meiner Aufenthaltserlaubnis. Da müsst du mir nicht wieder ausweisen oder einen Pass verweigern. Ich meine, ob du da vielleicht was machen könntest, wenn die Papiere kommen? Oh, das geht alles einen Gang, Willem. Machen kannst du da gar nicht. Nee, du, so wollen wir jetzt auch gar nicht anfangen, was? Da musst du den richtigen Weg einschlagen und dann klappt das auch. Hintenrum, das wäre doch ein Delikt. Und was dir zusteht, kriegst du. Dafür sind wir in Preußen. Mhm. Also, Prost, Willem. Aufs neue Leben. Mach dir keine Sorgen. Das geht alles seinen Gang. Naja, Alter, denn Prost. Schwager Hoprecht meint es gut. Aber zu einem neuen Leben gehören zwei. Der, welcher leben will und der, welcher leben lässt. Das Deutsche Reich von 1911, vertreten durch die preußische Polizeibehörde, lässt den dreimal vorbestraften Schuster Wilhelm Vogt nicht bei sich leben. Auch wenn er in der Anstalt Sonnenburg 10 Jahre lang noch so umsichtig und tapfer die wichtige Höhe 101 miterobert hat. Vogt ahnt das natürlich, aber den Hobrechts und der Hoffnung zuliebe geht er immer wieder auf die Behörden. Zum letzten Mal an einem Oktobermorgen auf das Einwohnermeldeamt Reinickendorf. Punkt 8 Uhr ist er dort. Um 11:30 kommt er vor das zuständige Zimmer 9 auf die Bank der Wartenden. Gerade recht, um zu erleben, wie der Polizist eine Frau verabschiedet. Was ist da raus? Hier los, brennen können Sie zu Hause. Nee, nein, eigentlich, ich muss der Wartmeister. Der Ding muss ein Logierbesuch hier anmelden. Der konnte ich ja nicht wissen. Stehen Sie nicht raus. Nee, das konnte ich nicht wissen. Verzeihen Sie, Herr Wachmeister. Ist hier Zimmer 9? Können Sie nicht lesen? Setzen Sie sich hin. Nee, pardon. Ich möchte nur erst wissen, ob ich hier auch richtig bin. Setzen Sie sich hin, Sie werden es ja sehen. Nee. Also wenn ich nur wieder nicht drankomme oder wenn Zimmer 9 auch wieder falsch ist, dann ist ja zu spät. Reden Sie nicht, setzen Sie sich hin. Ich wohne hier bei meinem Schwager. Da bin ich in ein anständiges Haus. Da brauchen Sie mir doch nicht ausweisen. Setzen Sie sich hin. Der Nächste. Ich bin dran. Zimmer 9? Jawohl, Herr Leutnant. Ich bin aber dran. Wenn Sie Zeit haben, für vorwärts zu lesen, haben Sie auch Zeit zum Warten. Sehr richtig. Jawohl, Herr Leutnant. Hören Sie das jetzt überhaupt nicht an, was ich lese auf dem Vorwärts, da bin ich auf abonniert. Halt den Rand, Wachtmeister. Herr Leutnant. Machen Sie mal den Laden hier zu, der Ort kriegt Einquartierung. Zu viel, Herr Leutnant. Schluss für heute. Kommen Sie morgen wieder. Na, jetzt können wir ja einpacken. Fürs Militär, da haben Sie Zeit. Wenn da so ein flotter Leutnant kommt. Ja, geschlossen. Ja, ich muss aber rein, ich muss, sonst ist ja zu spät. Ja, es ist zu spät. Es war aber auch um 8 Uhr schon zu spät. Es war von Anfang an zu spät. Mit einer müden Bewegung wendet sich Vogt ab und zieht den anderen nach, bis sie am Ende des Korridors verschwunden sind. Dann horcht er einen Augenblick. Darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Befehl ist Befehl, danach haben Sie sich zu richten, verstanden? So muss man's machen, denkt der abgewiesene, unerwünschte Wilhelm Vogt, bückt sich zum Schlüsselloch und späht in das Amtszimmer hinein. Da geht er auf und ab, der Herr Leutnant. Die Adjutantenschärpe um die Brust, jeder Zoll ein Offizier seiner Majestät und der glorreichen Armee. Und bei jeder Anweisung nimmt der Sekretär und der Schutzmann Haltung an. Zu viele, Leutnant! Zu viele, Herr Leutnant! Wilhelm Vogt starrt durch das Schlüsselloch. Kein Wort, keine Geste entgeht ihm. Staunend studiert er wieder einmal die wunderbare Rolle, die den Menschen fast zum Gott macht. Schließlich geht er langsam heim. Zu Hause erzählt er nichts in den paar Tagen, die ihm noch geschenkt sind. Schwager Hobrecht ist ja auf Übung und die Schwester, die ihren Haushalt und ist abends müde. So sind die beiden viel allein in der Wohnung. Das kleine, lungenkranke Mädchen und der alte, lebenskranke Mann. Und finden aneinander Unterhaltung und Trost. Onkel Wilhelm? Ja? Ich höre doch was. Was ist denn das? Das? Das sind die Hofsänger. Die singen bei Hof, weißt du? Und dann wirft der Kaiser einen Groschen unter, damit sie wieder aufhören. Du, ich hab auch einen Groschen. Er liegt auf meinem Waschtisch. Wirf ihn runter. Wenn's dir Spaß macht. Haben Sie es gefunden? Du wirst es dir wohl zudecken, du kleine Krotte. Nachher wirst du nicht gesund. Warum machst du denn das Fenster zu? Da kann man ja nichts hören. Na, jetzt singt er doch nicht, jetzt kleint er doch nur. Das kann ich dir hier oben auch sagen. Hochverehrte Damen und Herren, wir, die wir auf Gesangesflügeln durch die Lande ziehen, wir sind den Vögeln des Himmels zu vergleichen, von denen schon in die Bibel steht, sie säen nicht, sie ernten nicht, aber eine trockene Schrippe ernähret sie doch. Darum, verehrtes Publikum, werft uns eine milde Jabe runter und wenn's ein Sechser ist, Det verzinst sich im Himmel. Schön machst du das. Als ob du mal bei gewesen wärst. Sag mal, und gewillen bist du viel rumgekommen in der Welt? Aber mächtig. Die sesshafte Lebensweise, die hat mir nie recht zugesagt. Ich war in alle 5 Weltteile. Ja, und einmal, da bin ich so ja übers böhmische Riesengebirge gewandert. Das ist groß. Also, da musst du mal rauf. Ich war mal in den Mückelberge. Da war ich aber noch ganz klein. Ja, die Mückelberge, da hebt ja ein Floh rüber, wenn er ein bisschen aufgeregt ist. Nee, Kind, was so eine richtigen hohen Berge. Also, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Da bist du ganz nahe bei den Wolken. Und manchmal, da bist du wahrhaftig über der Wolken, im schönsten Sonnenschein. Über der Wolken? Ist da nicht kalt? Kalt? So nah bei der Sonne? Nee, Kind. Und Blumen gibt's da. Also sowas hast du noch nie gesehen. Wieso kommt denn das, Onkel Wilhelm, dass es da droben so schön ist? Und hier ist es doch ja nicht besonders. Also das will ich dir sagen. Das hab ich mir so ausgedacht. Die Erde, die ist lebendig. Das merkst du daran, dass sie sich verändert. Und was lebendig ist, das will rauf. Das will in die Höhe. Das will nach oben. Kick mal so ein Jashalm oder ein Setzkartoffel oder ein Kinn, nicht wahr? Und deshalb ist das so mit der Erdkruste. Das Wasser, das ist schwer. Das läuft ab. Das fällt in die Meere. Aber die richtige, bessere Erde, die wächst in die Höhe. Die türmt sich rauf, weißt du? Hier unten, da sind wir nah bei das Meer und deshalb also mehr Sand oder Dreck, nicht wahr? Aber da oben, da ist zum Beispiel Rosenquarz oder Bergkristall. Da ist eben viel schöner. Oh, Gewinn! Du, da gehen wir hin zusammen. Ja, weil ihr wisst doch, Kind, das machen wir. Hörst du? Jetzt singen sie wieder. Das Puppchen ist es, das ist schön. Ja, das ist das Puppchen, ja. Du, Onkel Wilhelm, ich glaube, da kommen wir nicht mehr hin. Was meinst du? Ins Riesengebirge. Da kommen wir nicht mehr hin, wir zwei. Also nur warte doch mal ab, Kind, ja? Das können wir ja nicht wissen. Willst du mir nicht was vorlesen, Onkel Wilhelm? Ja, da hast du denn ein Buch oder einen Kalender? Ja, da auf dem Tisch ein Buch. Wo ich zuletzt gestanden habe, habe ich einen Kritzer mit dem Fingernagel gemacht. Die Geschichte von Bremer Stadtmusikanten. Aha, Grimms Märchen. Da bin ich ja eigentlich schon zu alt für mich. Du, das macht nichts. So. Ich lese das auch noch sehr gerne und ich bin ja nur ziemlich ausgewachsen, nicht? Nicht weggehen, ungewöhnlich, bitte. Ja, aber Liesecke, ich muss doch, wenn es klingelt, das könnte ja doch was sein. Ach, jetzt kommt doch keiner. Na, also siehst du, ich muss doch mal sehen. Also, ich mach ja ganz rasch. Aber die Tür offen lassen, aber bitte. Aber hier bist doch und dann kannst du mir hören, nicht? Wer ist denn da? Guten Tag. Wohnt hier der polizeibeaufsichtigte Schuster Wilhelm Vogt? Jawohl, ja, das bin ich selber. Na ja, dann unterschreiben Sie mal. Ich habe eine Zustellung vom Revier. Ach so. So. Hast du einen Brief gekriegt, Onkel Will? Nee, das ist bloß so eine Schreiberei. Na, willst du nicht lesen? Och nee, das eilt nicht. Das ist langweilig. Ich lese dir lieber vor. Wie kann man da lustig sein, wenn's einem an den Kragen geht, antwortete die Katze. Weil ich nun zu Jahren komme, meine Zähne stumpf werden. Und ich lieber hinter dem Ofen sitze, als nach Mäusen herumzujagen, wollen sie mich ersäufen. Nur ist guter Rat teuer. Wo soll ich hin? Komm mit uns, sagte der Hahn. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Na, Kind, was ist denn du? Du. Michen, schläft er denn? Wahrhaftig, sie schläft. Ja, dann kann ich ja mal den Schrieb lesen hier. Ausweisung aus den Bezirken Rixdorf, Reinickendorf, Großlichterfelde. Sie haben sich binnen 48 Stunden aus den oben genannten Bezirken zu entfernen und sich nie wieder... Im Nicht-Einhaltungsfalle erfolgt Abfuhr per Schub, im Wiederbetretungsfalle Freiheitsstrafe bis... Komm mit uns, sagte der Hahn. Etwas Besseres als den Tod werden wir überall finden. Nicht jeder findet in diesem Leben etwas Besseres als den Tod. Die aber im Leben nichts Besseres finden, finden es in ihrem Herzen und in ihren Träumen. Niemand sollte über sie lächeln, niemand sollte sie stören. Das Schicksal nimmt ohnehin keine Rücksicht auf sie. Es steht nicht still, es schreitet ohne Pause und ohne Mitleid weiter. Es kümmert sich weder um Liesken noch um Onkel Willem. Das Schicksal der Geschöpfe und das Schicksal der Dinge. Erinnern Sie sich noch an die neue Uniform des Hauptmanns von Schlettow, wie sie anprobiert wurde in Wormsers Uniformgeschäft in Potsdam bei Berlin? Wie die Gesäßknöpfe auf dem Millimeter richtig sitzen mussten? Nun, Herr von Schlettow trug die Uniform nicht ein einziges Mal. Er trug überhaupt keine Uniform mehr. Er musste den Dienst quittieren, weil er sich auf eine Schlägerei in einem zweifelhaften Lokal eingelassen hatte. Herr Wormser nahm die Uniform zurück. Und als ein Herr Obermüller, Dr. Juris und Stadtrat in Köpenick, nach seiner Ernennung zum Leutnant der Reserve das Geschäft betrat, bekam er, selbstverständlich nach den vorschriftsmäßigen Änderungen, die Uniform. Und als er mit den Jahren und mit den Übungen Oberleutnant wurde, erhielt die Uniform zwei von den abmontierten Sternen auf die Schulterstücke zurück. Und als Herr Dr. Obermüller Bürgermeister von Köpenick wurde und als er einen Bauch bekam und als er Hauptmann werden wollte bei den gleichen Manövern, bei denen Schwager Hoprecht Vizefeldwebel werden wollte, bestellte er sich eine neue Uniform. Doch als der Tag der Übung graute, war die Uniform noch nicht da und deshalb das Unglück. Das Unglück in der Dienstwohnung Obermüller in Köpenick bei Berlin. Hören Sie es sich bitte an. Potsdam, Fräulein! Potsdam, Potsdam, 1324, Wormser! Was ist, Mathilde? Wo bleibt denn Fanny? Herrgott, ich kann doch nicht zaubern! Potsdam, Potsdam, 1324, Fräulein! Ja. Geh dich doch rasieren, du wirst ja nicht mal mit dem Rasieren fertig. Wenn mich der Wurm seinem Schicht lässt, dann muss es ja mit der alten Uniform gehen. Ich kann doch nicht in Unterhosen zum Kaisermanöver, ich muss doch um Punkt 4. Was soll's denn? Die Uniform. Uniform! Die ist nicht gekommen. Die alte zum Donnerwetter, die alte. Die Olle? Ja, natürlich, machen Sie schon, sie hängt unten im Vorplatz. Die soll doch weg. Holen Sie sie her. Ich hol sie doch. Potsdam, 1324, jetzt steh nicht hier rum. Jawohl, Potsdam? Ja. Endlich. Na, endlich, endlich. Hier ist Bürgermeister Obermüller Köpenick. Bürgermeister Obermüller Köpenick. Na, nun lass mich mal, lass mich mal. Ist doch Wormser, Uniformschneider Wormser. Was? Sie haben mir für spätestens Mitternacht die neue Uniform versprochen. Jetzt ist es 3:30. Um 4 Uhr muss ich beim Regimentsstab sein. Ich kann doch nicht nackt hinlaufen. Wie? Ist ja nicht Wormser? Ja, wer ist es denn? Das Amt? Meldet sich nicht. Wieso meldet sich nicht? Mitten in der Nacht? Aber vorher ist ja schon hell draußen. Oder hört sowas. Meldet sich nicht. Wormser meldet sich nicht. Das hätte ich dir gleich sagen können. Mitten in der Nacht. Nacht, jetzt fängst du auch noch damit an. Ist doch schon hell. Ich muss doch 4 Uhr. Da ist die olle Uniform. Na los, los, jetzt zieh dich mal an. Da erstmal die Hosen, die Hosen, die Hosen gehen. Ich kann sie einfach mit Sicherheitsnadel verstecken. Siehst du? Aber der Rock. Du bist viel zu dick geworden, viel zu dick. Ich sag's ja schon lange. Unsinn, der Stoff ist eingegangen. Ich war vor 5 Jahren genauso wie heute. Na Herrgott, ich kann's mir doch jetzt nicht herunterschneiden. Au, au, au, au, es geht nicht. Ich muss sofort beim Regimentsadjutanten anrufen. Plötzliche Herzattacke. Nein, Fieber, Bronchialkatarrh. Oder doch das Herz, das Herz. Herz ist besser. Du rufst nicht an, du nimmst dich zusammen. Ja. Was fehlte noch, dass du jetzt einfach schlapp machst, wo es um die Wurst geht? Hm. Probier's nochmal. Ja. Halt die Luft ein. Au, au, aua! Was denn aua? Ich tu dir doch nicht weh. Halt doch still. Da haben wir es. So, los ist zerrissen. Jetzt ist alles aus. Potsdam? Potsdam, Fräulein! Potsdam 1324! Das hat ja alles gar keinen Zweck mehr. Wenn Sie jetzt noch nicht... Wozu habe ich mich überhaupt gemeldet? Ich müsste ja gar nicht mehr. Nur du hast es gewollt, aus Eitelkeit, aus Renommiersucht. So, ja. Jetzt bin ich wieder dran schuld. Es hat geklingelt. Geklingelt? Wieso geklingelt? Verzeihen Sie, Herr Bürgermeister, da ist ein Herr Wapschke. Die Uniform! Die Uniform! Rasch, Fanny, bringen Sie sie rein. Moin, Herrschaften. Moin. Da ist die neue Uniform. Hab Takt vielleicht warten lassen, Herr Bürgermeister. Na, Kinder, wozu die Aufregung? Ich hab's ja gleich gewusst, dass es noch klappt. Wormser wird mich doch nicht im Stich lassen. Na, nehmen Sie mal her, Wapschke. So. Mathilde? Ja? Mein Säbel. Na, was sagen Sie jetzt, Herr Bürgermeister? Sitze oder sitze nicht? Hm. Nun sieht der Herr Bürgermeister aber ganz echt aus, wie ein Offizier. Soll ich vielleicht wie ein Briefträger aussehen? Na, Tillchen, wie ist? In Ordnung, so kannst du dich sehen lassen. Fanny, den Handkoffer und die Mäntel. Ja. Und kommen Sie, Fanny. Sie dürfen mich zum Auto begleiten. Adieu, Tillchen. Wiedersehen. Und du rufst an, sobald du einen freien Abend hast, nicht wahr? Dann gehen wir aus, in der neuen Uniform. Selbstverständlich, Tillchen. Fahren Sie mit, Fabschke? Nee, nimm eine Stadtbahn. Vivenü, der Bürgermeister. Heil und Sieg. Hebe, Bora. Was? Na, ich kann Ihnen sagen, Frau Bürgermeister, das war ein Stück Arbeit. Aber tut man nicht allen fürs Vaterland, nicht? Hier, nehmen Sie die alte Uniform gleich mit, Wapschke. Sasa und Worm seinen schönen Gruß, er soll sie als Anzahlung übernehmen und auf der Rechnung abziehen. Die da, die macht auch keinen Belach mehr aufs Butterbrot. Na, für einen Maskenball wird sie vielleicht noch gehen. Kaisermanöver zu Zeiten Wilhelms II. Was für ein herrlicher bunter Bleisoldatenkrieg. Die Füsiliere und Grenadiere, die Ulanen und Husaren, die Feldgeschütze und die Fesselballone. Hufe klappern durch die morgenstillen Dörfer, Fanfaren blasen. Seine Majestät der Kaiser und seine Suite halten hoch zu Ross im Schwerpunkt der Schlacht. Staub und Ruhm bedeckt, lassen sich abends die Soldaten in ihr Einquartierungsglück sinken. Ein imponierendes Schauspiel, ein wunderbarer Ausschneidebogen. Aber manch einem von den Männern, die vom Kaisermanöver heimgekehrt sind, klingen die letzten Trompetensignale hässlich in der Seele nach. Zum Beispiel Herrn Hoprecht. War er nicht mit der Hoffnung ausgezogen, den Porte-Pé-Säbel, den fürsorglich gekauften und mitgenommenen, durch Tapferkeit vor dem Manöverfeind zu erringen und sich dann als frischgebackener Vize von seiner Marie in die Arme schließen zu lassen? Aber man hatte den Reservisten-Etat gekürzt und auf diese Weise seine Hoffnung gestrichen. Ja, in Reinickendorf gab es eine traurige Heimkehr, doppelt traurig, weil inzwischen das Liesken gestorben war. Onkel Willem hatte sie bis zuletzt betreut. Die ganze Nacht hatte er in ihrem Bett gewacht. Eben kommt er vom Begräbnis zurück in die stille Wohnung, wo Schwager Hoprecht unter dem Öldruck Schiff in Seenot auf dem Sofa sitzt und missmutig seinen Kaffee trinkt. Tag, Friedrich. Na, guten Tag, Willem. Komm mal rein. Ist das Begräbnis schon um? Ja, das ist rum. Das hätte auch keiner gedacht, dass das so rasch geht mit den Liesken. Das ist nun vorbei. Stimmt. Lamentieren hat ja keinen Zweck. Macht sie nicht wieder lebendig. Ich hab den schwarzen Anzug genommen. Meiner war zu schäbig. Ich zieh ihn gleich wieder aus. Halt ja nicht. Trink mal einen Kaffee. Kuchen ist auch. Nee. Danke. Na und, Friedrich? Na nun zeig mal. Wo sind denn der Adlerkneppe und der Silberkockharden? Das hat sich zerschlagen. Es war ein Irrtum von mir. Du hast aber eine Reihe. Das war doch dein Recht. Na ja, eigentlich schon. Da ist aber eine neue Verfügung raus. Etatkürzung. Reden wir nicht mehr von. Ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist ja nicht. Dazu ist der Welt zu groß. Aber richtig. Richtig soll's zugehen. Was recht ist, das soll auch recht sein. Recht ist, was Gesetz ist, Willem. Es geht ja nicht nach dem, was einer möchte. Ja, wenn einer kaputt geht dabei, dann ist er alle. Ja. Da hilft kein Recht mehr und kein Gesetz. Ja, bei uns kommt immer noch jeder zu seinem. Amen. Das hast du vergessen. So eine Sätze hören immer mit Amen auf. Der Pastor heute auf dem Friedhof hat ganz was Ähnliches gewusst. Ja, verstehe ich dich nicht. Ist auch nicht nötig. Nur lass dir mal nicht stören. Ich zieh mir nur um und dann geh ich. Du willst fort, Willem? Danach ist nicht gefragt. Ich muss fort. Hier, lies mal den Schrieb hier. Eine Ausweisung? Ja, Herrgott, Willem, hast du denn keine Eingabe gemacht? Zweie. Abschlägig beschieden. Für die erste hatten sie kein Interesse und für die zweite hatten sie keine Zeit. Ja. Ja, wo willst du denn hin, Willem? Ja, nirgends. Mensch, du wirst mir doch keine Dummheiten machen. Nur ausgeschlossen. Ich wär nur langsam helle. Da musst du nur sehen, dass du in einen anderen Bezirk einen Aufenthalt kriegst. Oder einen Pass bei deiner Heimatbehörde. Danke, das kenn ich schon. Lach doch nicht immer, die Sache ist doch ernst. Ja, ich finde das lustig. Dir haben sie nicht befördert und mir befördern sie. Jedem das Seine. Willem, du fährst auf einen ganz falschen Gleis. Das ist halt ein Unglück, was dir passiert ist. Ein Unglück? Nee, das ist ein ganz sauberes, glattes Unrecht, ist das. Willem, reg dir nicht auf, Friedrich. Es gibt mehr Unrecht auf die Welt. Schönes, ausgewachsenes Unrecht. Ich weiß nur. Ja, nicht weiß, du Pech hast, das ist es. Das musst du tragen, wie Mann. Tragen? Das bin ich gewohnt, Friedrich. Ja, aber wohin soll ich's denn tragen? Das ist die Frage. Ich hab ja keinen Aufenthalt. Vor mir gibt's ja keinen Platz auf die Erde. Mensch, Friedrich, ich hänge an meiner Heimat genauso wie du. Aber Mensch, wo ist denn die Heimat? Im Polizeibüro? Oder hier? Hier im Papier drin? Ich sehe ja schon keine Heimat mehr vor lauter Bezirke. Wir leben in einem Staat und wir leben in der Ordnung. Da darfst du dir nicht außerhalb stellen, da musst du dich reinfügen. Du bist überhaupt nur Mensch, wenn du dich in die menschliche Ordnung stellst. Ja, aber erst kommt der Mensch, Friedrich, und dann die Menschenordnung. Nee, du willst dich nicht unterordnen, das ist es. Unterordnen, gewiss, ja, aber unter was drunter? Das will ich nur ganz genau wissen, denn muss nämlich der Ordnung richtig sein, Friedrich. Und das ist er nicht. Bei uns in Deutschland, da ist er richtig. Da kann nichts passieren. Anderswo vielleicht, wo der Gebälke faul ist, da kann was passieren, Willem. Da ist Bruch, verstehst du? Bei uns ist alles gesund von unten auf und richtig. So? Und woher kommt denn das Unrecht? Kommt das von ganz alleine? Deine Beförderung. Na, ist das etwa Recht und Ordnung? Und mein Aufenthalt? Ist das Recht und Ordnung? Du drehst alles um, Willem. Du hast doch zuerst geschlagen wie das Recht. Und dann hat's dich getroffen. Und das mit der Beförderung, das ist nun mal so, das könnte jedem anderen auch passieren. Ich bin Soldat und Beamter, ich weiß, dass bei uns das Recht über alles geht. Auch über Menschen, Friedrich. Da geht das drüber. Und dann steht er nicht mehr auf. Du, ich sag dir zum letzten Mal, reinfühlen musst du dich. Und wenn's dich zerrädert, ja, hast du denn keine innere Stimme, Willem? Ja, vorhin auf dem Friedhof, wie die Brocken auf dem Sarg runtergekullert sind, da hab ich sie gehört. Da war sie ganz laut, war sie. Was hast du gehört? Die innere Stimme. Da hat sie gesprochen, du. Und da ist alles totenstill geworden in der Welt. Mensch, hat sie gesagt, einmal kneift jeder den Arsch zu. Du auch, hat sie gesagt. Und dann stehst du vor Gott, den Vater, der alles geweckt hat. Und der fragt dir denn ins Gesicht, Wilhelm Vogt, was hast denn gemacht mit deinem Leben? Und da muss ich sagen, Fußmatte muss ich sagen. Die habe ich geflochten ins Gefängnis und dann sind alle drauf rumgetrampelt. Aber dann sagt der zu dir, geh weg, sagt er. Ausweisung, sagt er. Dafür habe ich dir das Leben nicht geschenkt, das bist du mir schuldig. Ja. Und dann, Friedrich, dann ist es wieder nicht mit der Aufenthaltserlaubnis. Willem, du brauchst an der Weltordnung. Das ist eine Versündigung, Willem. Nee, Friedrich, aber so knickrig, verstehst du, möchte ich nicht vor meinem Schöpfer dastehen. Ich will ihm nicht schuldig bleiben, verstehst du? Was die anderen kennen, das kann ich noch lange. Willem, was hast du vor? Was willst du anfangen? Du sprich dich doch aus, Willem. Ich warne dich. Es ist gut, Friedrich. Du bist ein echter Kerl. Wenn's mehr so gäbe wie du, da brauchten wir keine Zuchthäuser mehr. Also, das ist dein Anzug. Ich habe ihn über den Stuhl gehängt. Und nun, ich danke dir für alles. Adieu, Friedrich. Willem! Der Mensch ist ja gefährlich. Ein gefährlicher Mensch? Oh nein, das scheint nur so. Aber ein Mensch und nicht nur ein Untertan. Allerdings sind im Kaiserreich Wilhelms II. Die Untertanen, also diejenigen, welche die Menschenordnung wichtiger finden als den Menschen, in einer überwältigenden Mehrzahl. Und darum hat Wilhelm Vogt nur die eine Chance. Er muss den Feind mit den eigenen Waffen schlagen. Diese Erkenntnis in die Tat umzusetzen, bedarf es nur noch eines Anstoßes. Nun, den Anstoß gibt eine Uniform, die Sie kennen. Die Hauptmannsuniform des Herrn von Schlettow, übernommen und abgetragen von Bürgermeister Dr. Obermüller, an den Trödler verkauft von Adolf Formser. Da hängt sie nun an der Tür von Krakauers Kleiderladen in der Grenadierstraße. Wie ein Pfau im Hühnerhof glänzt sie neben all den Lumpen und all dem Trödlerkram. Und dieser Glanz ist es auch, der Wilhelm Vogt fasziniert und ihm auf einem seiner ziellosen Wege das Ziel gibt. Er betritt das Ladengewölbe und fragt nach der Uniform. Kennen Sie haben, eine neue, eine noble, eine extra feine, hängt vor der Tür. Ja, ich habe sie gesehen, deshalb komme ich auch runter. Ich brauche sie für einen Maskenball. Das ist Ihre Sache, mein Herr, das ist Ihre Sache. Bei uns in der Grenadierstraße kennen Sie alles haben, da fragt Sie keiner wozu. Schauen Sie sich die Uniform mal an. Den Glanz und die Noblesse und das Material und das teure Tuch. Hier die seidene Fütterung und den roten Kragen und die blanken Knöpfe. Na, ist das nicht ein Wunder? Also Ihnen gesagt, es ist ein Wunder. Wenn die Uniform kennt, allein spazieren gehen, ohne dass einer drinsteckt. Ich sage Ihnen, jeder Soldat wird sie grüßen. So echt ist es. Naja, schön ist er ja. Ich weiß bloß nicht, ob ich soll. Sie wissen nicht. Also, wenn welche was sagen, nehmen Sie was anderes. Müssen Sie gehen als Hauptmann. Auf dem Maskenball, da will man sich amüsieren. Nehmen Sie was Historisches. Nein, was Historisches kann ich nun ja nicht brauchen. Wollen Sie nicht, muss ein Offizier sein. Haben Sie recht, Offizier hat immer recht. Also, gehen Sie als Reitergeneral vom alten Fritz, das wäre was für Ihre Figur. Oder wie wäre es mit einem schönen Pirat oder einem Maratscha oder einem schicken Cowboy? Nee. Ich nehme sie doch. Recht haben Sie, Hauptmann. Offizier ist immer Schönste. Habe ich recht. Hm. Aber auf die eine Achselklappe, da fehlt ja ein Stern. Als Hauptmann, da habe ich 2 Sterne. Sonst wär's ja ein Oberleutnant. Hm. Und die Jahrelützen, die sind aber jetzt verschabt am Rand. Also einen Stern können Sie extra haben und die Lützen, die lassen sich ein bisschen säumen zu Hause von der Frau Hauptmann. Was soll's denn kosten? Kosten? Das kann man nicht Kosten nennen, Herr Hauptmann. Das ist eine Gelegenheit. Das ist eine freudige Überraschung. Das ist eine Kapitalsanlage. 20 Mark Stickelchen. Nee. 18. Nee. 17, nee. Herr Hauptmann. 17 ist der Wort. Nee, 15. Hm. 15, aber da müsste ich noch eine Feldbinde zukriegen. Ach. Und eine Mütze. Und ein paar Anschnallspuren. Hm. Und Säbel auch zum Umschnallen. Herr Hauptmann, Sie bringen Jammer und Arbeit über mein Haus. Ich gebe Sie Ihnen für 15, weil Sie sind, aber für den Säbel und für die Spuren müssen Sie noch 3 Mark zulegen. Dafür kriegen Sie hier den schönen Pappschachtel umsonst und eine Schnur drum. Da werden noch Ihre Urenkel die Wäsche drauf trocknen. Also soll ich den Säbel gleich einpacken, ja? Zeigen Sie mal her. Hat er denn einen Jahresstern? Herr Hauptmann, denken an alles. Marke 1A mit dem Stern. No. Das ist gut. Also mal rasch alles einpacken. Zu Befehl, Hauptmann, darf ich um Kasse bitten. Ja. Hier haben Sie 18 Mark. Danke, Hauptmann. Verdammt teuer, Ihr Geschäft. Danke, Hauptmann. Also ich sag Ihnen, Sie haben nicht gekauft, Sie haben geerbt. Also geben Sie mal her. Moment, Herr Hauptmann. Na, halten Sie mich nicht auf, ich muss in Dienst. Also, adieu, Hauptmann, und viel Vergnügen, Herr Hauptmann. Auch ein Hauptmann. Und als der Morgen graut, schreitet Wilhelm Vogt zum Angriff. Das heißt vorerst zum schlesischen Bahnhof in Berlin. Er trägt einen großen Pappkarton, darin ist seine Waffe, die Uniform. Sein Schritt ist rasch, seine Haltung straff. Der Bahnhof liegt noch fast leer. Rechts vom Bahnsteig 1, zwischen den Wartesälen und dem Büro des Fahrdienstleiters, liegen die Aborte. Genauer gesagt der Abort, denn im Jahre 1911 ist man noch sehr sparsam mit sanitären Einrichtungen. Vogt betritt das Kabinett. Der Riegel schiebt sich herum, das Schildchen besetzt erscheint auf der Tür. In diesem Augenblick kommen zwei Bahnbeamte in lebhaftem Gespräch aus dem Büro. Sehen Sie mal, da habe ich mal alles genau ausgerechnet. 15 Hauptblockstellen für 26 Leitstellungen, das ist doch viel zu wenig. Ja, entschuldigen Sie mal einen Moment, wenn ich so früh aufstehe, dann geht's immer nicht. Und nachher muss ich dann ganz plötzlich auf dem Abort. Ja, ihr wisst. Besetzt. Ja, eben deshalb bin ich der Ansicht, es müssen 5 neue Blockstellen her. Die Anzahl der Weichensteller muss erhöht und die Dienststunden müssen verkürzt werden. Ja, da dringen Sie nicht durch mit. Da dringe ich nicht durch mit? Ich habe doch den Plan genau ausgearbeitet. Nehmen wir die Strecken Berlin-Spandau, ja. Berlin-Stahnsdorf, Berlin-Köpenick. Entschuldigen Sie nochmal, aber... Jetzt kann doch Schlag nie immer noch besetzte Abfahrt. Also Berlin-Köpenick, dann die Südstrecke und die Oststrecke. Ja, da haben Sie ja recht. Na, sehen Sie, aber nur passen Sie mal auf. Nee, also jetzt wird man aber zu bunt. Herrgott, wer scheißt denn hier so lange? Das ist ja unerhört. Unerhört das? Was stellen Sie sich eigentlich vor? Haben Sie gedient? Jawohl, Herr Hauptmann. Da wir so gelernt haben, sich zu beherrschen. Wo haben Sie gedient? Beim 6. Schlesischen Infanterieregiment Prinz Joachim Albrecht. 1. Bataillon, 3. Kompanie, Herr Hauptmann. Also warten Sie mal einen Moment. Hey, Dienstmann. Herr Hauptmann. Kommen Sie mal her. Jawohl, Herr Hauptmann. Nehmen Sie mal mein Paket aus dem Abort raus, ja, und tragen Sie zur Handgepäck auf Bewahrung. Ich komme nach. Jawohl, Herr Hauptmann. So, Herr Fahrdienstleiter, nun können Sie austreten. Nächstes Mal nehmen Sie ein bisschen zusammen. Zum Befehl, Herr Hauptmann. Zehn Uhr schlägt es vom Turm des neuen Rathauses in Köpenick. Stadtschutzmann Kilian, der unten in der Portiersloge sitzt, zählt mit. Er vergleicht seine Uhr. Noch 2 Stunden bis Mittag, denkt er. Er ahnt nicht, wie rasch ihm diese Zeit vergehen wird. Er hört nicht den Flügelschlag der historischen Stunde. Er weiß nicht, dass Hauptmann Wilhelm Vogt um 7.30 Uhr bzw. um 7.45 Uhr 2 vom Schießstand Plötzensee einrückende Wachen, zusammen 10 Mann, angehalten und übernommen hat und eben im Anmarsch auf das Rathaus Köpenick ist. Stadtschutzmann Kilian also gähnt in seiner Portiersloge und lässt seinen Ärger über die träge Zeit an einer Waschfrau aus. Diese hirnverbrannte Person, nun kommt sie schon zum 3. Mal um einen Pass ins Rathaus gerannt, obwohl er ihr gleich gesagt hat, dass es hier keine Pässe gibt. Oh, was wollen Sie denn schon wieder hier im Rathaus? Ich muss ja nur noch mal wegen meinem Pass. Habe ich Ihnen nicht schon 3-mal gesagt, dass hier kein Passamt ist? Ich brauche ihn aber doch, Herr Schutzmann. So viel Dummheit ist ja militärwidrig. Pässe gibt's auf dem Landratsamt. Verstehen Sie denn das nicht? Ich hab gedacht. Gedacht. Sie haben nicht zu denken. Merken Sie sich das. Raus. Nun weiß ich aber wirklich nicht mehr. Ach, so ein Sauwetter. Was wollen Sie denn hier? Ich muss mal vorsprechen wegen der Gemeindeumsatzsteuer. Hier ist die Zustellung. Gut, gehen Sie rauf. Zimmer 3b. Wo ist denn das? Gegenüber an der Wand hängt der Lageplan. Nee, das verstehe ich nicht. Das kommt mir vor wie Nachbar schmutige Scoutjaden. Strengen Sie sich ein bisschen an. 2. Stock links, geradeaus, der Gang rechts mittendurch. Nanu? Was ist da los? Was ist doch was los? Was soll denn sehen? Der Wache zieht auf. Ach, hier ist doch keine Wache. Das ist ja... Gottfried! Sind Sie die einzige Wache hier? Hola, Hauptmann. Sie hören auf mein Kommando. Zu viel, Hauptmann. Hat das Rathaus außer dem vorderen und dem rückwärtigen noch einen dritten Ausgang? Hola, Hauptmann. Durch den Ratskeller, Hauptmann. Gut. Erster Mann am Haupteingang. Zu Befehl, Hauptmann. Zweiter am Rückportal. Zu Befehl, Hauptmann. Dritter am Ratskeller-Eingang. Zu Befehl, Hauptmann. Alle Eingänge werden geschlossen. Es verlässt Löwentipp kein Mensch das Rathaus ohne mein persönliche Erlaubnis. Belagerungszustand. Verstanden? Sechs Männer folgen mir. Gefreiter, lass mich antreten. Zu Befehl, Hauptmann. Schutzmann, Sie führen mich zum Amtsführer des Bürgermeisters. Zu Befehl, Hauptmann. Erste Tür rechts. In Reihen gesetzt. Rechts schwenkt. Marsch. Was soll das heißen? Ohne anzuklopfen. Sind Sie der Bürgermeister von Köpenick? Allerdings. Auf allerhöchsten Befehl seiner Majestät des Kaisers und Königs erkläre ich Sie für verhaftet. Ich habe Auftrag, Sie sofort auf die neue Wache nach Berlin zu bringen. Machen Sie sich fertig. Das verstehe ich nicht. Das muss ein Irrtum sein. Tut mir leid, ich habe nur Befehl. Das war doch stark. Ich lasse mich hier nicht einfach... Haben Sie gedient? Jawohl, ich bin Oberleutnant der Reserve. Da wissen Sie doch, dass jeder Widerstand nutzlos ist. Befehl ist Befehl. Hinterher können Sie sich beschweren. Gefreiter, holen Sie mal den Herrn Polizeiinspektor. Zu Befehl, Hauptmann. Herr Bürgermeister, wer hat die Stadtkasse unter sich? Stadtkämmerer Rosenkranz. Ich möchte aber bitte... Danke. Schutzmann, holen Sie den Herrn mal her. Der steht schon auf dem Gang, Herr Hauptmann. Herr Stadtkämmerer, reinkommen. Zur Stelle, Herr Hauptmann. Haben Sie Ideen? Jawohl, Hauptmann. Leutnant der Reserve im 1. Nassauischen Feldartillerieregiment Nummer 27 Uran. Danke. Leider muss ich auch Sie vorläufig in Haft nehmen. Sie machen sofort einen vollständigen Kassenabschluss, den ich kontrollieren werde. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Bitte gehorsamst um Passiererlaubnis. Sie bekommen natürlich eine Wache mit. Herr Hauptmann, ich protestiere. Die Stadtkasse kann nicht ohne Beschluss der Verwaltung... Die Verwaltung der Stadt Köpenick bin ich. Aha, ja? Milde gehorsamst, der Polizeiinspektor. Danke, na endlich. Aber das geht doch nicht, man kann mich doch nicht so einfach mit dem Bajonett. Also, nur bringen Sie mal gefällig Ihre Kleider in Ordnung, Herr Polizeiinspektor. Ja, muss ich schlafen, was? Werden Sie dafür von der Stadt Köpenick bezahlt? Nein, Herr Hauptmann. Verzeihen, Herr Hauptmann. Naja, ich meine, Ordnung muss auch sein. Ja? Meldung von der Portalwache, Herr Hauptmann. Es sind nur schon mindestens 1000 Leute draußen. Wache bittet um Verstärkung. Aha. Herr Polizeiinspektor, Sie vertreten ja hier die oberste Polizeigewalt. Nun sorgen Sie mal am Hauptportal für Ruhe und Ordnung. Jawohl, Herr Hauptmann. Na, und Sie, Herr Bürgermeister, haben Sie einen Wunsch? Wenn ich bitten darf, ich möchte meine Frau benachrichtigen. Haben Sie Dienstwohnung? Ja. Gleich nehmen an. Schussmann, holen Sie mal die Frau Bürgermeister rüber. Jawohl. Ja, trapp, trapp, trapp. Wir bleiben nicht mehr lange. Schussmann. Bis zu Ihrem Abtransport, Herr Bürgermeister, können Sie ungehindert mit Ihrer Gemahlin verkehren. Natürlich nicht ohne Bewachung. Besten Dank, Herr Hauptmann. Herr Bürgermeister, sagen Sie mal, wer hat denn hier die Passabteilung unter sich? Wir haben hier keine Passabteilung, Herr Hauptmann. Die ist auf dem Landratsamt. Ach so, ja. Ja, ja, natürlich, ja, ja. Ja, das hatte ich ganz vergessen. Na, darauf kommst du auch nicht mehr an. Lassen Sie mich hier mal durch, bitte. Ja, um Gottes Willen, was ist denn passiert? Mein armer Mann. Ach, Herr Hauptmann. Liebe Frau, ich bitte vielmals um Verzeihung. Ich habe den höchst unangenehmen Auftrag, Ihren Herrn Gemahl nach Berlin auf die neue Wache zu bringen. Ja, was soll er denn auf der neuen Wache? Das entzieht sich meiner Kenntnis, liebe Frau. Unregelmäßigkeiten in der Verwaltung, so viel ich weiß. Das ist ja entsetzlich. Da kann er ja bis heute Abend gar nicht wieder zu Hause sein. Also das glaube ich kaum, nee, Frau. Ja, aber wir haben doch heute Abend Gesellschaft. Wenn ich mir erlauben darf, nee, Frau, dann würde ich Ihnen raten, die Gesellschaft abzusagen. Das Telefon hier steht Ihnen zur Verfügung, natürlich nur zum Privatgespräch. Danke sehr. Ist an der Verhaftung gar nichts zu ändern? Leider nein, nee, Frau. Wenn man als Offizier einen Befehl kriegt, es mag einem persönlich sehr wieder in den Strich gehen, aber dafür ist man Soldat. Ja, dafür ist man Soldat. Ja, ja. Schutzmann, kommen Sie mal mit, ja? Zu Befehl, Hauptmann. Gefreiter, Sie haften mir für den Herrn Bürgermeister, verstanden? Zu Befehl, Hauptmann. Ja, Mathilde, dann ruf mal bitte bei Jung Hansens an. Mir ist es zwar vollkommen unverständlich, ja, warum... Ja, was sag ich denn? Ja, sag ganz einfach... Ja, Fräulein Köpenick 518. Ja. Oh gut, ich sag einfach. Natürlich, sag's ganz einfach. Ja, ist dort Frau Jung Hans. Liebe Charlotte, hier ist Mathilde. Danke, gut. Hör mal, du musst mir einen Gefallen tun. Nein, nicht das Serviermädchen. Wir können nämlich heute Abend nicht. Wir müssen plötzlich nach Berlin, mein Mann und ich. Weiß ich nicht. Kann ein paar Tage dauern. Dienstlich. Ja, dienstlich. Nee. Bitte sage doch Frau Koch und Frau Lütgebune Bescheid. Nein, danke, nichts zu gratulieren. Wiedersehen. Vielen Dank. Sie meint, du sollst Landrat werden. Ausgerechnet. Was ist denn bloß los, um Gottes Willen? Es kann sich nur um eine ganz infame Verleumdung handeln. Hat dir der Hauptmann gar nichts gesagt? Wie kann er denn das? Der Mann tut nur seine Pflicht, hat einfach Befehl. Hat er dir eine Legitimation vorgezeigt? Legitimation? Er ist doch Hauptmann. Und wenn es so ein Irrtum ist, wenn er vielleicht jemand ganz anderen verhaften soll? Ausgeschlossen. Der Mann weiß genau, was er will. Aber du leider nicht. Telefonier doch mal rasch zum Kreisamt Telto oder zum Landrat. Nein, Mathilde, der Herr Hauptmann hat nur Privatgespräche gestartet. Aber irgendwas muss doch geschehen. Ach, da kommt ja der Schutzmann. Sagen Sie, Kilian, wissen Sie eigentlich, was los ist? Ich kann keine Auskunft geben. Und was soll denn das heißen, Kilian? Was ist denn das für ein Ton? Ich habe Befehl, Herr Bürgermeister und Herrn Stadtkämmerer als Gefangene nach Berlin zu bringen. Mit Gefangenen habe ich nicht zu sprechen. Sie sollen mich? Der Herr Hauptmann hat zwei geschlossene Wagen requirieren lassen. Sie können im Hof einsteigen, damit kein Aufsehen entsteht. Na, alles in Ordnung? Jawohl, Hauptmann. Wenn ich gehorsamst, alle Befehle von Herrn Hauptmann ausgeführt. Danke, auf Sie kann man sich verlassen. Jawohl, Hauptmann. Herr Hauptmann, haben Sie eine Legitimation? Ich verlange auf der Stelle, Ihre Legitimation zu sehen. Wache! Achtung! Ja, nicht Ihnen das nicht? Ich denke, Sie sind Soldat. Dann wissen Sie doch, dass ein Kommando vor Ihr Wehr absolute Vollmacht bedeutet. Siehst du, Mathilde. Na also. Erlauben Sie, dass ich meinen Mann auf dieser schweren Fahrt begleite, Herr Hauptmann? Bitte sehr, Frau. Nur muss ich Sie bitten, kurz vor der neuen Wache den Wagen zu verlassen. Ich habe Befehl, nur den Herrn Bürgermeister abzuliefern. Ich könnte sonst Unannehmlichkeiten haben. Ich danke Ihnen. Herr Bürgermeister, möchte ich Ihnen ersparen, bewaffnete Grenadiere mitfahren zu lassen. Wollen Sie mir als Offizier Ihr Ehrenwort geben, keinen Fluchtversuch zu machen? Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Ich werde... Danke, das genügt. Herr Hauptmann. Ja, Herr Stadtkämmerer? Herr Hauptmann, melde gehorsamst, Kassenabschluss beendet. Hier sind die Kassenbücher, hier die gesamten flüssigen Gelder. 4.042 Mark, 50 Pfennige. Danke. Ich nehme das Geld vorläufig in Verwahrung. Wird ja in Ordnung sein. Aber ich werde mal Stichproben machen. Ja, sagen Sie mal, auf der Abrechnung, da steht doch 4.042 Mark und 90 Pfennige. Und was Sie da abliefern, das sind doch nur 4.042 Mark und 50 Pfennige. Ja, wie kommt denn das? Verzeihung, Herr Hauptmann, in der Eile blieb leider eine Differenz von 40 Pfennig. Ich bitte... Das ist ja gut, ich bin ja kein Pedant. Aber ich muss das natürlich vermerken. Sonst glaubt man womöglich, ich hätte die 40 Pfennig eingesteckt. Aber Herr Hauptmann... Also, Schutzmann! Hauptmann! Nun führen Sie die Frau Bürgermeister und die beiden Herren mal runter an die Wagen und fahren Sie los. Sie wissen ja, neue Wache, Berlin. Zu viel, Hauptmann. Hauptmann, können Sie auf mich verlassen. Herr Bürgermeister! Vorwärts, wasch! Das ist natürlich... Mittler an Sie! Vorwärts! Ihr Freiter? Herr Hauptmann? Die Aktion in Köpenick ist beendet. In einer halben Stunde ziehen Sie die Wachen ein, marschieren zum Bahnhof, fahren nach Berlin und melden sich auf der neuen Wache von Köpenick zurück. Zu Befehl, Herr Hauptmann. Dann sagen Sie Ihren Leuten, es war recht so. Hat alles geklappt. Jawohl, Herr Hauptmann. Hier haben Sie Geld für Ihre Rückfahrt. Vom Rest kaufen Sie in der Bahnhofswirtschaft jedem Mann ein Bier und eine Bockwurst. Danke, Herr Hauptmann. Tag. Berliner Morgenpost! Berliner Morgenpost! Überfall auf Rathaus Köpenick! Überfall auf Rathaus Köpenick! Deutsche Allgemeine! Falscher Hauptmann raubt Stadtkasse! Deutsche Allgemeine! Die Vossische Zeitung, mein Herr! Husarenstreich in Köpenick! Das müssen Sie lesen, ganz Berlin lacht! Extrablatt! Extrablatt! Das Neueste vom Hauptmann von Köpenick! Extrablatt! Steckbrief vom Hauptmann von Köpenick! 3.000 Mark Belohnung! Steckbrief vom Hauptmann von Köpenick! 3.000 Mark Belohnung! Das war die Aktion Köpenick. Der Geniestreich des vorbestraften, arbeitslosen Schusters Wilhelm Vogt, Die Rache des Menschen an der Bürokratie. Die größte Blamage des Militarismus vor dem Ersten Weltkrieg. Ein Ereignis, über das nicht nur ganz Berlin lacht, sondern die ganze Welt. Aber wo ist nun Wilhelm Vogt? Wo ist der Mann, welcher die Autorität zugleich krönte und enthauptete und einen unsterblichen Witz in das Buch der deutschen Geschichte schrieb? Fieberhaft sucht ihn das Kriminalkommissariat des Berliner Polizeipräsidiums. Tage um Tage vergehen, hunderte von Verdächtigen werden verhört, unzählige Hinweise geprüft, alles ohne Ergebnis. Entmutigt bespricht der Polizeidirektor den Fall mit dem zuständigen Kommissar. Also, ich bleibe dabei, Herr Polizeidirektor. Wir müssen unter gedienten Soldaten oder geschassten Offizieren nachforschen. Ein anderer bringt sowas ja gar nicht fertig. Wir sollten die ganze Sache überhaupt aufstecken, Herr Kommissar. Herein. Herr Polizeidirektor, der Herr Passkommissar. Ja, ich lasse bitten. Meine Herren, ich habe ihn. Wen? Den Hauptmann von Köpenick. Ach nee. Ja, Sie brauchen ihn nur noch zu verhaften. Na, so ein Pech ist doch unser Ressort. Na, bitte, Herr Kollege, Sie hätten ihn ja längst aufgreifen können. Der Mann läuft seit 14 Tagen frei in Berlin herum. Na, berichten Sie mal. Also, um 11.30 Uhr meldet sich ein Mann in der Passzentrale, er habe eine wichtige Anzeige zu machen. Ich lasse ihn reinkommen und da macht der Mann eine höchst merkwürdige Erklärung. Er sei davor bestraft, der Wilhelm Vogt, und brauche unbedingt einen Pass. Wenn ich ihm verspreche, dass er später einen Pass bekommt, ja, er sagte ausdrücklich später, dann könne er mir den Hauptmann von Köpenick zur Stelle schaffen. Na, ich habe mir gedacht, versprechen kann man ja alles. Da sagt er, nun nehmen Sie mir mal fest, ich bin jetzt selber. Interessantmacherei, der will ein paar Tage unter Dach bei dem kalten Wetter. Dachte ich auch, Herr Kollege. Sie wollen der Hauptmann von Köpenick sein, sage ich zu ihm. Wo ist denn die berühmte Uniform? Die liegt im schlesischen Bahnhof Handgepäck auf Bewahrung, sagt er, und gibt mir einen Schein mit der Nummer. In einer großen Pappschachtel wäre sie drin. Na, ich habe mal gleich hingeschickt. Wir müssen den Mann sofort vorführen lassen. Ich übernehme selbst das Verhör, Herr Kommissar. Wachtmeister? Herr Polizeidirektor? Vorführen. Ist gut. Reinkommen! Jawohl, Herr Wachtmeister. Na, mein lieber Freund, dann kommen Sie mal ein bisschen näher. Bitte setzen Sie sich mal und sprechen Sie sich mal in Ruhe aus. Rauchen Sie? Nee, danke. Wachtmeister, holen Sie rasch mal eine Flasche Portwein aus der Wirtschaft nebenan. Ne? Lassen Sie es für mich aufschreiben. Jawohl, Herr Polizeidirektor. Also, Ihre Selbststellung, Herr Vogt, macht Ihnen alle Ehre. Das Gewissen und die Reue haben Sie zu diesem Schritt getrieben, nicht wahr? Nee, das nur gerade nicht. Es ist nur wie ein Pass. In Köpenick war ja keiner. Und einmal muss ich dazu kommen, also das muss ich. Und glauben Sie wirklich, dass man Ihnen hier einen Pass gibt und Sie dann laufen lässt? Nee, ich weiß Bescheid, nee. Mir werden Sie doch nicht laufen lassen. Aber denn wenn ich wieder raus bin, dann können Sie mir den Pass nicht mehr verweigern. Versprochen ist er. Das ist nur eine öffentliche Angelegenheit. Aber Sie hatten doch das Geld. Über 4.000 Mark, das ist doch eine ganze Menge. Da ist es. Allerdings nicht mehr ganz vollzählig. Musste ja leben und dann habe ich mir auch ein paar neue Stiefel gekauft. Im Ganzen habe ich 83 Mark entnommen. Die Abrechnung liegt bei. Na, sagen Sie mal, da hätten Sie doch weit mit reisen können. Ja, und wenn es denn alle ist, stehe ich wieder da. Nee, Herr Kommissar. Ein Pass will ich und dann will ich meine Ruhe. Herr Polizeidirektor. Soll ich gleich aufkorken? Natürlich, der Vogt muss sich mal ein bisschen stärken. So, Herr Vogt, dann trinken Sie mal. Na, also ich trinke eigentlich nichts auf nichts an den Maren. Ach so, Wachtmeister, eine Schinkenstulle. Hm? Sofort, Herr Polizeidirektor. Na, trinken Sie mal schon, Herr Vogt, das kann Ihnen doch nicht schaden. Ja, also ich will ja kein Spielverdauer sein. Also Prost. Prost. Prost, Prost. Herr Kommissar. Prost, Herr Vogt. Ja, das schmeckt aber gut. Naja, wenn es jemand schmeckt, das ist die Hauptsache. So, und nun erzählen Sie mal, mein lieber Vogt, wie Sie auf die Idee gekommen sind, als falscher Hauptmann so ein Ding zu drehen. Na, das weiß doch ein Kind, dass man bei uns mit Militär alles machen kann. Aber wie kommen Sie denn ausgerechnet nach Köpenick? Ja, das war das nächste auf die Bahnstrecke. Aber das war doch mein großer Fehler. Da gibt es nämlich keine Passabteilung in Köpenick. Sagen Sie mal, woher hatten Sie denn das alles? Ich meine, das ganze militärische Kommando und so. Das hat doch alles bis ins Kleinste geklappt. Wissen Sie, Herr Direktor, ich habe mir die Uniform angezogen und dann habe ich mir einen Befehl gegeben Und dann bin ich losgezogen und haben ausgeführt. Glück haben Sie gehabt, das muss man sagen. Ja, Glück gehört zur Kriegsführung, Herr Direktor. Na, also dann Prost, Herr Vogt. Trinken Sie noch. Na, danke. Ich spüre schon ein bisschen. Also, so gut ist mir noch nie gegangen auf dem Amt. Sonst haben sie mir immer nur eingesperrt oder rausgeschmissen. Herr Polizeidirektor, die Uniform ist eben angekommen. Ja, reinbringen, sofort. Wo hatten Sie die Uniform eigentlich her, Herr Vogt? Aus der Grenadierstraße. Die habe ich mir gekauft. Das ist mein rechtmäßiges Eigentum. So, da hat sich aber keiner von den Händlern gemeldet, trotz unserer Anschläge. Die haben sie wohl umsonst gekauft, was? Mein lieber Herr, ich habe in meinem Leben noch keinen Mitmenschen was weggenommen. Ich habe immer nur mit der Behörde gekämpft. Wissen Sie was, Herr Vogt? Ziehen Sie die Uniform mal an. Wollen Sie? Nur Rock und die Mütze, das genügt. Ich möchte sie gern mal sehen. Aber gerne, also wenn es Ihnen Vergnügen macht. Also, nehmen Sie die Montur doch mal her. Oh. Darf man helfen, Herr Hauptmann? Nee, danke, das geht schon. Wissen Sie, Herr Kommissar, vor mir ist sie ja nicht geschneidert. Die Ärmel sind ein bisschen lang und die Hose, die muss ich bis unter die Achsel raufziehen. So, nun bin ich eingekleidet. Das ist ja großartig. Das fährt einem ja direkt in die Knochen, wenn man sie sieht. Da steht man ganz von selber stramm, Herr Kollege, was? Jawohl. Danke, Rian. Ausgezeichnet, Herr Hauptmann. Verzeihen Sie, Herr Direktor, ich hätte eine Bitte. Na? Kann ich vielleicht mal ein Spiegel haben? Ich habe mir nämlich noch nie in Uniform gesehen. Da war kein Spiegel drin, wo ich mir umgezogen habe. Aber natürlich. Raschen Spiegelwachtmeister. Ist ja vor der Polizeidirektor. Den großen aus der Garderobe. Also da muss ich mir nur aber stärken vorher. Darauf muss ich mir direkt vorbereiten. Also, Prost, ihr Herren. Prost, Herr Hauptmann. Also, meine Herren, das ist die schönste Stunde meiner 30-jährigen Dienstzeit. Hier ist der Spiegel. Da, stellen Sie gleich mal hin vor den Herrn Hauptmann da. So, ja. So, Herr Hauptmann, und nun schauen Sie sich mal an. Da kriegen Sie direkt Respekt vor sich selbst. Ja, ich weiß nicht. Na, Mut, Herr Hauptmann, los, Mut. Na, was sehen Sie nun? Das ist ja unmöglich. Wilhelm Vogt findet den Mann im Spiegel unmöglich. Unmöglich finden ihn auch die Kommissare. Unmöglich findet ihn die ganze Welt. Mag dieser Hauptmann von Köpenick das Rathaus erobert, den Bürgermeister verhaftet und die Stadtkasse beschlagnahmt haben? Er ist nichts anderes als die Figur aus einem Märchen. Einem deutschen Märchen anno 1900.